Es wird den Juden gewaltig schwer, sich vom Gelde zu trennen, weil es ihr höchstes Gut und die Bedingung ihres Daseins ist. Darum gehen sie in Geldangelegenheiten mit der größten Vorsicht zu Werke und lassen sich dabei keine Mühe verdrießen. Wenn jemand, den sie nicht recht genau kennen, sie um ein Darlehen anspricht, so werden sie denselben auf einen anderen Tag wieder bestellen. Unterdessen forschen sie bei Handwerkern, Nachbarn, Bedienten und dergleichen nach den kleinsten Umständen des zukünftigen Schuldners. Kommt dieser nun zur bestimmten Zeit wieder, so lässt sich der Jude verleugnen oder verschiebt die Zahlung um einige Wochen, Tage oder Stunden. Und ist auf deinem Gesicht nur irgendeine Spur von Verlegenheit zu lesen, so wird der Jude sich nicht von seinem Mammon trennen und hätte er auch schon angefangen, das Geld hinzuzählen. Dass er dir immer das leichteste Gold, das heißt beschnittene Dukaten, geben wird, versteht sich von selbst. Auf dieses alles muss man sich gefasst machen, wenn man in solche Fälle kommt. Bei dem Handel mit Hebräern gemeiner Art ist es ratsam, die Augen oder den Beutel zu öffnen. Es ist sehr natürlich, dass ein Christ sich auf ihre Gewissenhaftigkeit, auf ihre Beteuerungen nicht verlassen darf. Sie werden euch Kupfer für Gold, 3 Ellen für 4, alte Sachen für neu verkaufen, falsche Münzen für echte geben, wenn ihr es nicht besser versteht. Wenn man alte Kleider oder andere Sachen an Juden verhandeln will, so suche man mit dem Ersten, der ein irgendleidliches Gebot tut, sogleich einig zu werden. Lässt du ihn fortgehen, ohne sein Gebot anzunehmen, so wird die Nachricht, dass bei dir etwas zu schachern sei und dass man Mendel oder Josef den Handel nicht verderben dürfe, wie ein Lauffeuer durch die ganze Judenschaft gehen und in der Synagoge publiziert werden. In solchen Fällen halten sie treulich zusammen. Es werden dann haufenweise die Israeliten, Fremde und Einheimische, in dein Haus bestürmen, aber jeder späterkommende wird immer etwas weniger bieten als der vorhergehende. Bis du endlich den Ersten wieder aufsuchst, der aber dann die gleich anfangs gebotene Summe noch vermindert, oder bis deine Ware dir so zuwider wird, dass du sie für die Hälfte des Wertes einem anderen hingibst, der sie getreulich dem Ersten einhändigt. Wenn auch ein Jude von gemeiner Art dir im Handel so viel bietet, wie du etwa fordern zu dürfen glaubst, so schlage doch nicht gleich zu. Er wird sonst zurückziehen, entweder weil er nun denkt, er hätte noch wohlfeiler dazu kommen können, oder es stecke Betrug dahinter. Ist man seines Kaufes mit einem Trödeljuden völlig einig, so wird er doch noch versuchen, den Verkäufer zu hintergehen. Er wird gewöhnlich sagen, er habe kein bares Geld bei sich, wolle aber die Uhr oder sonst etwas zum Unterpfande lassen. Er weiß wohl, dass man selten annimmt. Gibt man ihm nun Kredit und das Gekaufte mit, so schleppt er dies in der ganzen Stadt herum, bietet es feil und bringt es wieder mit dem Bedeuten, man solle etwas schwinden lassen, er habe sich übereilt. Oder er kommt gar nicht wieder und man muss lange hinter der Bezahlung herlaufen. Auch wollen sie gar zu gern Ware statt Geld geben, denn die bare Münze ist ihnen zu sehr ans Herz gewachsen. Auf all dies darf man sich nicht einlassen. Aus Umgang mit Menschen, Ausgabe Reklam, Leipzig und Händel, Halle, 3. Teil, Kapitel 6, Abteilung 8. Wolfgang von Goethe, geboren 1749, gestorben 1832. Das israelitische Volk hat niemals viel getaugt, wie es ihm seine Anführer, Richter, Vorsteher, Propheten tausendmal vorgeworfen haben. Es besitzt wenig Tugenden und die meisten Fehler anderer Völker. Was soll ich aber nun von dem Volke sagen, das den Segen des ewigen Wanderns vor allem anderen sich zugeeignet und durch seine bewegliche Tätigkeit die Ruhenden zu überlisten und die Mitwandernden zu überschreiten versteht? An dieser, der christlichen Religion, halten wir fest, aber auf eine eigene Weise. Wir unterrichten unsere Kinder von Jugend auf von den großen Vorteilen, die sie uns gebracht hat, dagegen von ihrem Ursprunge, ihrem Verlauf, geben wir zuletzt Kenntnis, alsdann wird uns der Urheber erst lieb und wert und alle Nachricht, die sich auf ihn bezieht, wird heilig. In diesem Sinne, den man vielleicht pedantisch nennen mag, aber doch als folgerecht anerkennen muss, dulden wir keinen Juden unter uns, denn wie sollten wir ihm den Anteil an der höchsten Kultur vergönnen, deren Ursprung und Herkommen er verleugnet? Goethe, Wilhelm Meisters Wanderjahre, 2. Buch, 2. Kapitel und 3. Buch, 9. und 11. Kapitel. Die Heilige Schrift redet allerdings nur von einem Menschenpaare, das Gott am sechsten Tage erschaffen. Allein die begabten Männer, die das Wort Gottes aufzeichneten, das uns die Bibel überliefert, hat es zunächst mit ihrem auserwählten Volke zu tun, und wir wollen auch diesem die Ehre seiner Abstammung von Adam keineswegs streitig machen. Wir anderen aber, sowie auch die Neger und Lappländer und schlanke Menschen, die schöner sind als wir alle, hatten gewiss auch andere Urväter. Wie denn die Wertegesellschaft gewiss zugeben wird, dass wir uns von den echten Abkömmlingen Abrahams auf gar mannigfaltige Weise unterscheiden und dass sie besonders, was das Geld betrifft, es uns allen zuvortun. Jüdisches Wesen, Energie der Grund von allem, unmittelbare Zwecke, keiner, auch nur der kleinste, geringste Jude, der nicht entschiedenes Bestreben verriete, und zwar ein irdisches, zeitliches, augenblickliches. Judensprache hat etwas Pathetisches. Eckermanns Gespräche mit Goethe, Reklamausgabe, Band 2, Seite 16. Als der jüdische geheime Finanzrat Israel Jakobsohn in Braunschweig eine untertänigste Vorstellung an seine Majestät den Fürsten Primas, Braunschweig 1808, richtete und darin die Aufhebung aller noch bestehenden Beschränkungen für die Juden forderte, bemerkte Goethe: Dem braunschweigischen Judenheiland ziemt es wohl, sein Volk anzusehen, wie es sein und werden sollte. Dem Fürsten Primas aber ist es auch nicht zu verdenken, dass er das Geschlecht behandelt, wie es ist und wie es noch eine Weile bleiben wird. Auf eine Schrift, die im Jahre 1808 gegen die Veröffentlichung Jakobsons und gegen die Judenemanzipation unter dem Titel »Bemerkungen über das geheimen Finanzrats Israel Jakobsons Schrift« ohne Angabe des Verfassers erschien, äußerte Goethe: »Es war mir sehr angenehm zu sehen, dass man dem finanzgeheimrätlichen jakobinischen Israelsohn so tüchtig nach Hause geleuchtet hat. Können Sie mir den Verfasser dieser kleinen Schrift wohl nennen? Es sind treffende Stellen darin, die in einem Plädoyer vom Beaumarchais wohl breiten Platz haben können. Leider ist das Ganze nicht rasch, kühn und lustig genug geschrieben, wie es hätte sein müssen, um jenen Humanitätssalbader vor der ganzen Welt ein für allemal lächerlich zu machen.« Aus Goethes Briefwechsel mit einem Kinde von Bettina Arnim. Als im Jahre 1823 durch ein Gesetz die Ehe zwischen Juden und Christen gestattet wurde, geriet Goethe, wie der Kanzler Friedrich von Müller erzählt hat, in leidenschaftlichen Zorn über das neue Judengesetz, das die Heirat zwischen beiden Glaubensverwandten gestattet. Er ahnte die schlimmsten Folgen davon, behauptete, wenn der Generalsuperintendent Charakter habe, müsse er lieber seine Stelle niederlegen, als eine Jüdin in der Kirche im Namen der heiligen Dreieinigkeit trauen. Alle sittlichen Gefühle in den Familien, die doch auch auf dem Religiösen ruhten, würden durch solch ein skandalöses Gesetz untergraben. Überdies wolle er nur sehen, wie man verhindern wolle, dass eine Jüdin einmal Oberhofmeisterin werde. Das Ausland müsste sich durchaus an Bestechung glauben, um die Adoption dieses Gesetzes begreiflich zu finden. Wer wisse, ob nicht der allmächtige Rothschild dahinter stecke. Von Kanzler Friedrich von Müller erzählt in seinen Unterredungen mit Goethe, herausgegeben von Burkhardt, Stuttgart 1870, Seite 57, und in Goethes Gespräche von Waldemar Freiherr vom Biedermann, Gespräch 371, Leipzig 1889 bis 1891.